Da wird, was bisher nur Beifall und Jubel gewesen ist, Sprechchor und Gebrüll. Die reine Raserei. Es sieht ganz so aus, als müsse die Szene wiederholt werden. Zu meiner Rechten sitzt ein junger Mann, seinen Sprössling auf dem Schoß. Sie strahlen. Schwer zu sagen, wer von beiden mehr, Vater oder Sohn. Selbst ich bin nicht gänzlich frei von Bewegtheit. Sehr gegen meinen Willen. Eines gilt es freilich noch zu klären. Je mehr sich die Vorstellung ihrem Ende nähert, desto drängender stellt sich die Frage, wer dominiert hier eigentlich wen? Karl May seinen Winnetou-Darsteller Pierre Brice oder Pierre Brice seinen Karl May? Wer ist der Star? Die Schlussszene liefert die Antwort. Eindeutig Pierre Brice. Die Sprechchöre, die wieder und wieder nach ihm verlangen, die erzwingen, dass er sich noch einmal vor ihnen zeige, noch ein letztes Mal, noch ein allerletztes Mal und noch ein allerallerletztes Mal. Noch ein endgültiges letztes, noch ein unwiderruflich letztes, noch ein absolut unwiderruflich letztes Mal. Einmal hoheitsvoll von oben aus dem Wacholdergebüsch hervortretend, dann wieder andächtig zu getragener Countryweise heranreitend, schließlich rasant über die Szene preschend in den Armen zum Gruß erhebend, jeden Einzelnen im Publikum in die allgemeine Blutsbrüderschaft einbeziehend. Das Zeitalter des Showbusiness hat die Wonnen, deren die Großvätergeneration nur im stillen Kämmerlein das Buch in der Hand teilhaftig wurde, ins Überdimensionale gesteigert. Der Abgott leibhaftig unter uns. Die 2 Stunden Spiel, waren sie nicht im Grunde nur Vorwand für die Schlussapotheose, für diese 10 Minuten Huldigung an die fleischgewordene Traumfigur? Nie noch habe ich es in solcher Vollkommenheit erlebt, wie eine fantasiegeborene Heldengestalt und derjenige, der sie sichtbar verkörpert, in den Augen der Fans eins werden. Sie schreien sich die Hälse heiser, sie steigen auf die Sitzbänke, sie winken, sie schwenken Mützen, Programmhefte, was immer sie zur Hand haben, sie stürmen die Rampe. Ihn zu berühren, und wenn nicht schon ihn, so wenigstens sein Gewand, seinen Sattel, sein Pferd, das wäre in diesem Augenblick wohl die höchste aller Wonnen. Gewiss, Karl May macht's möglich, und ebenso gewiss, es hat entschieden mit dem edlen Apachenhäuptling zu tun. Aber eben doch nur in Verbindung mit Pierre Brice, der Rothaut aus Brest. Es haben es ja genug andere probiert. Kein Vergleich. Ein Augenzeugenbericht von den Karl-May-Festspielen im sauerländischen Elspe. Die Schilderung Dietmar Griesers nahezu mit dem gleichen Elan hingeworfen, mit dem der Erfinder Winnetous vor allen anderen schreibenden Kollegen, wenngleich nicht mühelos, so bedenkenlos, das Rennen gemacht hat. Karl May, der ungestüme Sachse, zog eine Show ab, noch ehe ein Mensch den Ausdruck überhaupt begriff. Die unwiderstehliche Bildkraft der Szenen machte seine Bücher filmreif, lange bevor die ersten Kameras surrten. Als es dann soweit war, ließen sich die Leute von Leinwand und Bühne, wie später die von Funk und Fernsehen, den buchstäblich zu nehmenden Knalleffekt May nicht entgehen, füllten Häuser und Kassen mit seinen, auch im Aufguss, noch sensationellen Ideen. Das Genie des Rattenfängers von Radebeul war nicht zu bremsen. Ich, ein Junge? Ein Greenhorn? Widerruft das augenblicklich, Mr. Rattler, sonst schmettere ich euch zu Boden. Ihr mich? Lachte er. So ein Greenhorn ist wirklich so albern zu glauben, dass... Er konnte nicht weiterreden, denn ich schlug ihm die Faust an die Schläfe, dass er steif wie ein Sack niederstürzte und betäubt liegen blieb. Einige kurze Augenblicke herrschte tiefes Schweigen. Dann rief einer von Rattlers Kameraden, »All Devils! Sollen wir ruhig zusehen, wenn so ein hergelaufener Dutchman unseren Anführer schlägt? Drauf auf den Halunken!« Er sprang auf mich ein. Ich empfing ihn mit einem Fußtritt in die Magengegend. Dies ist ein sicheres Mittel, den Gegner zu Fall zu bringen, nur muss man dabei sehr fest auf dem anderen Beine stehen. Der Kerl stürzte nieder. In demselben Momente kniete ich auf seinem Leibe und gab ihm den betäubenden Fausthieb an die Schläfe. Dann sprang ich schnell auf, riss die beiden Revolver aus dem Gürtel und rief, »Wer noch? Der mag kommen!« White hatte mit großen, verwunderten Augen zugeschaut. Jetzt schüttelte er den Kopf und sagte im Ton ungekünstelten Erstaunens, »Aber, Sir, das ist ja fürchterlich. In eure Finger möchte ich auf keinen Fall geraten. Man sollte euch wahrhaftig Shatterhand nennen, weil ihr einen baumlangen und baumstarken Menschen mit einem einzigen Fausthiebe niederschmettert. So etwas habe ich noch nie gesehen.« Auch der Leser ist baff. Das müsste man können, und man wäre in jeder Lage aus dem Schneider. Old Shatterhand, bürgerlich Karl May, zeigte, wo es lang ging. Wo der Hauptdarsteller in den kühnsten Träumen der Jungen, wird er nicht mehr ganz Jungen. Ach, wäre man so wie der berühmte, verwegen und dabei doch bedächtige Jäger, der unerschütterliche Freund der roten Rasse und zugleich der unerbittlichste Feind aller Bösewichte. Freilich, es ist nicht ratsam, mit Old Shatterhand anzubinden. Er triumphiert sogar im Stee Poker, im gefürchteten Zweikampf über PT, den büffelstarken, athletisch gebauten, noch nie besiegten Häuptling der Blutindianer. Ist es nicht schade, dass in Europa Tomahawk und Bowie-Messer im täglichen Verkehr nicht auch gebraucht werden? Der Sachverständige in puncto Mai, Karl-Heinz Dvorak, sprach aus, was unübertrieben Millionen empfanden. Winnetou und Old Shatterhand, welche Tugenden besitzen sie eigentlich nicht? Sie sind scharfsinnig und geistesgegenwärtig. Sie haben Ausdauer, Vorsicht. Sie sind tapfer, barmherzig. Sie lieben die Tiere. Sie laufen wie die Olympiasieger, sie boxen wie Weltmeister, sie reiten wie die Teufel. Sie nehmen den Kampf mit Büffeln und Bären auf. Es wurden schließlich 3 dicke Bände. Sie waren mit Handlung vollgestopft. Es wäre leicht, sich über die Summe von simplen Geschichten lustig zu machen, aber das hieß an der Tatsache vorbeisehen, dass diese Geschichten einen Erfolg hatten, wie er in Deutschland einzig dasteht. Ein Kurt-Ries-Zitat aus einem Buch über die Bestseller moderner Weltliteratur. Und geht man der Sache weiter nach, so findet sich scheinbar die natürlichste Erklärung für das überwältigende Echo auf Karl Mays roten Gentleman Winnetou. Die Zeit ist immer reif. Es fragt sich nur, für was? Das schnoddrige Wort des Franzosen Mauriac besagt alles.